Und er hat euch die Nacht und den Tag, die Sonne und den Mond dienstbar gemacht. Und auch die Sterne sind durch seinen Befehl dienstbar gemacht worden. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen.